Wind blies, wenn auch nicht stark, so doch in kurzen, unruhigen Stößen. Der Regen hatte dagegen aufgehört. Trotz der kurzen Zeit, die bis zu meiner Rückkehr vergangen war, hatte die Macht der Wellen ungeheuer zugenommen. Schon schlugen sie hier und dort über den äußeren Riffen zusammen und klagten und stöhnten in den Grotten von Arras. Ich spähte, anfangs vergeblich, nach dem Schoner aus. »Da ist er«, sagte ich schließlich. Indes verursachten Lage und Kurs, die er inzwischen angenommen, mir einiges Kopfzerbrechen. »Sie können doch nicht auf die offene See hinaus wollen«, rief ich. »Das ist Ihre Absicht«, sagte mein Onkel, und es klang etwas wie Freude aus seiner Stimme. Im gleichen Augenblick machte der Schoner eine Drehung, die ihn in eine Richtung brachte, welche jeden Zweifel ausschloss. Die Fremden hatten bei dem drohenden Sturm vor allem daran gedacht, vom Lande abzukommen. Bei diesem Wind jedoch, in diesen von Klippen besäten Gewässern und gegen eine so mächtige Strömung, bedeutete ihr Kurs den sicheren Tod. »Du großer Gott«, rief ich, »Sie sind verloren, alle miteinander.« »Ja«, entgegnete mein Onkel, »alle, alle sind verloren. Es bleibt ihnen nichts übrig, als Kyle Dona zu gewinnen. Bei dem Tempo aber kämen sie nicht durch. Und wenn sie den Bösen selbst zum Steuermann hätten.« »Eine schöne Nacht für ein Schiffsunglück«, fuhr er fort und berührte meinen Arm mit den Fingerspitzen. »Meinst du nicht auch? Schon das zweite dies Jahr. Puh, werden die tollen Männer tanzen.« Ich sah ihn an und in diesem Augenblick fing ich an, an seinem Verstande zu zweifeln. Er blickte, wie sympathieheischend, halb schüchtern, halb freudig zu mir auf, und alles, was bereits gewesen war, versank angesichts dieser neuen Katastrophe. »Wenn es nicht schon zu spät wäre«, rief ich in voller Entrüstung, »würde ich das Boot nehmen und hinausfahren, um sie zu warnen.« »Nein, nein«, protestierte er, »du darfst nicht dazwischenkommen, darfst dich nicht in solche Sachen mischen. Es ist sein Wille.« Hier lüftete er die Mütze. »Und eine schöne Nacht, eine herrliche Nacht hat er dazu ausersehen.« Etwas wie Furcht begann sich in mein Herz einzuschleichen. Ich erinnerte ihn daran, dass wir noch nicht gegessen hatten und schlug vor, nach Hause zu gehen. Aber nein, um nichts in der Welt war er dazu zu bewegen, seinen Beobachtungsposten zu verlassen. »Ich muss mir die Sache ansehen, Charlie, Junge«, erklärte er und rief, als der Schoner zum zweiten Mal beidrehte, »schau, die verstehen's. Mit denen konntest die Christ Anna nicht aufnehmen.